Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Hallo und willkommen zum Podcast über die besten Microsoft-Produkte, die wir getestet haben und die wir super finden. Hallo zum Schaumbad. Hallo, herzlich willkommen. Microsoft-Produkte, ist mir neu, dass wir darüber sprechen. Ich bin jetzt großer Microsoft-Fan. Seit kurzem irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ist dein Arm auch magnetisch? Mein Arm ist magnetisch. Ah, okay, ja, dann ist man Microsoft-Fan. Das hängt zusammen, ja. Da gibt es eine Korrelation. Magnetischer Arm gleich Microsoft. Da wollte ich nur sagen. Ja, genau. Ich habe auch mein MacBook habe ich weggeschmissen jetzt, kürzlich. Ja, ich habe meins sogar verbrannt, um sicher zu gehen, damit der Chip mich nicht irgendwann verfolgt. Also die Hauptplatine. Kann ja immer mal passieren, dass so eine Hauptplatine dir... Die sind aber von Intel, die Chips. Ach so. Die auch in Microsoft... Ah, das ist ja nur die Software. Entschuldige ich mich bei der Hauptplatine nachträglich. Intel ist... Entschuldigung, Hauptplatine. Sie wird dir vergeben, da bin ich mir sicher. Wunderbar. Das ist der Podcast für alle Platinen und Platinen da draußen. Für alle Platinen-Fans vor allem. Vor allen Dingen für die Fans von Platinen. Ich liebe Platinen mehr als dich. Ja, das kann ich verstehen. Ich könnte verstehen. Du, wollen wir direkt mit was Schönem anfangen? Was Schönem? Ich habe doch sonst immer den hässlichen Plural mitgebracht, aber ich bin über ein schönes Wort gestolpert. Oh, gibt es einen schönen Plural heute mal? Nee, es gibt keinen schönen Plural, sondern einfach nur ein schönes Wort, das ich sehr mag. Schönes Wort, okay. Ja. Stöfchen. Stöfchen, ja. Stöfchen, ja. Ist auch ein schönes Ding einfach. Damit kann man Sachen warm halten, stellt ein Teelicht rein, so ein Stöfchen. Genau, da stellt man seinen Tee drauf und der bleibt dann genau. Warm. Genau. Oder du kannst auch, also Stöfchen ist ja auch im Restaurant... würde ich auch diese kleinen Halsplatten als Stöfchen bezeichnen. Heißen die auch Stöfchen, ja? Nee, wenn da drunter ein Stöfchen ist, dann sind die Stöfchen. Aber eigentlich meine ich so ein Teestöfchen. Aber das Wort ist einfach schön. Stöfchen, ja. Was ist dann Ohnichen? Ein Stof? Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Der hässliche Diminutiv. Was ist das Gegenteil von Diminutiv? Also Diminutiv ist ja das, diese Verniedlichungsform. Ja. Chen, also Stöfchen ist der Diminutiv. Das Gegenteil vom Diminutiv, der Nominativ vielleicht. Nominativ vielleicht. Nominativ, ja. Das Nomen. Ich habe nie Linguistik studiert. Ich schon. An alle LinguistInnen da draußen, schreibt uns doch mal einfach. Ich habe mal Linguistik studiert, um meine Versicherung abzuzocken. Ist verjährt, deshalb kann ich darüber reden. Cool. Ich war tatsächlich mal eingeschriebener Linguistikstudent. Ein Freund von mir war mal eingeschriebener Linguistikstudent. Freund von dir war mal eingeschriebener Linguistikstudent, um die Versicherung abzuzocken. Ist dein Freund, der hieß wahrscheinlich auch Peter. Ja. Ja. Apropos gut aussehen, du siehst voll gesund aus irgendwie. Das ist die Sonne. Ah ja, cool. Das scheint seit einem Tag wieder die Sonne. Seitdem du deine Wohnsituation verändert hast und nicht mehr in einem Keller lebst ohne Sonne. Stimmt, ja. Früher warst du für mich immer, das hört man glaube ich auch in den ersten Folgen, da dachte ich immer, du wärst ein Vampir. Also ich hatte immer so ein bisschen Angst, früher, der saß da rum und habe ich immer gedacht, steht er auf Dark Wave oder ist er Vampir? Und beides hat mir Angst gemacht. Und jetzt, seitdem du wie alle anderen Menschen am Tageslicht lebst, siehst du ganz anders aus. Danke. Eigentlich ist es ja sozialer Abstieg, den ich hier gemacht habe. Also ich habe vorher in einem freistehenden Haus gewohnt, alleine. Oder stimmt. Nicht alleine, aber mit anderen, egal, aber es war ein freistehendes Haus. Ja. Jetzt wohne ich in so einer fetten Mietskaserne. Aber du hast Licht. Anderen Menschen, dafür habe ich Licht. Ja. Irgendein Tod muss man sterben. Ist halt auch wieder mal passend, dass du halt jahrelang so gelebt hast wie der Führer im Bunker. Also so wie im Führerbunker. In einem freistehenden Haus. Ja, Bunker ist eigentlich auch ein freistehendes Haus, genau. Unter der Erde. Ja, da hast du auch wenig Nachbarn. Ja. Ja, und jetzt habe ich halt Wand-an-Wand-Nachbarn, dafür Tageslicht. Naja. Ja. Aber es gibt Schlimmeres. Gut, Stöfchen abgehakt. Stöfchen abgehakt. Sehr gut. Schönes Wort, ja. Ich kaufe mir bald einen Stof, dachte ich mir, im Winter. Ja, zum Heizen bestimmt ganz gut. Ja. Da kann man auch einfach große Tee-Eimer warm halten. Nicht nur kleine Teekannen, sondern richtige Gulaschkanonen. Ja, so eine. Töpfe. Ein Teebottich. Teebottich, genau. So, die ganze 42. Armee von Stalingrad, die hätten den Krieg gewonnen mit einem ordentlichen Stof. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht auch ganz gut, dass sie es nicht getan haben. Gut, dass die nur Stöfchen hatten. Der Tee war nicht warm genug und dann sind sie erfroren in Stalingrad. Ja, so war das. Du, soll ich noch eine... wir haben so viele beliebte Rubriken. Mir ist heute nach rausfeuern. Wir haben jetzt... wir haben gerade auf den letzten Drücker noch die Mai-Folge geschafft. Deswegen haue ich noch einen raus. Warte. Ja, her damit. Oh, ich weiß, was kommt. Tiere! Tiere! Tiere! Tiere! Ein toller Song. Es gibt auch diesen Spruch, man hat auch noch nie Taubenbabys gesehen. Also Leute behaupten, dass es einfach Taubenbabys nicht gibt. Ja, bis man es mal googelt. Bis man es mal googelt oder auch ein echtes Taubenbaby gesehen hat. Also bei mir vorm Balkon hat sich ein Greifvogel in ein Taubennest gestürzt und ein Taubenbaby rausgeworfen. Auf deinen Balkon? Nee, auf den Rasen unter meinem Balkon. Okay. Und dann bin ich rumgucken gegangen, weil dieses Taubenbaby einfach gefallen ist. Und war es wirklich so hässlich, wie alle sagen? Taubenbabys sind wahnsinnig hässlich. Die sehen nämlich aus wie nackte Geier. Ah. Aber in klein. Aber da ist nichts Süßes dran. Also Taubenbabys haben mit erwachsenen Tauben optisch nichts zu tun. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch den Spruch, weil wenn du ein Taubenbaby, wenn du dem begegnen würdest, also ja, nur mal, du gehst halt, gehst halt einkaufen und dann hinter der Wursttheke bedient ein Taubenbaby, da würdest du denken, da bedient ein Geierbaby. Ja, zum Beispiel, ja. Das sehen wir auch dauernd. Ja. Ist unangenehm, würde ich auch nicht tun. Ich komme ja gar nicht in die Versuchung, aber wenn du an eine Fleischtheke gehst und da bedient ein Vogel, passiert ja häufiger mal, nichts mit Hühnchen oder so kaufen, also nichts aus dieser Spezies. Keine gefiederten Zweibeiner kaufen. Dann nehmen die dir übel, die spucken dir dann. Ach so. Ja. Ah, okay. Ja gut, Geflügel sollte man ja eh nicht kaufen. Ja. Also grundsätzlich einfach. Genau. Und deswegen arbeiten auch immer mehr gefiederte Freunde hinter der Fleischtheke. Das ist eine große Verschwörung. Ja. Ich denke, ich überlege gerade, bei mir waren es meistens Menschen und hin und wieder kaufe ich auch Geflügel. Und bei Menschen. Ist immer alles gut gegangen bis jetzt. Ja. Ja, wichtig ist halt, dass man sich aus Geflügel immer bestes Rezept, ein schönes Tatar. Geflügel-Tatar. Ja. Rohes Geflügel soll ja gut sein. Super. Sagt man. Super, ja. Sagt man. Noch ein altes Ei drüber. Eine Taube verkauft oder eine Rabe. Sie können mir vertrauen. Eulen sind gute Verkäufer. Die haben immer ein waches Auge. Die Eulen mit ihren. Mit ihren Vor allen Dingen können die auch noch nachgucken, ob hinten noch was ist, ohne dass sie sich bewegen müssen, weil sie einfach nur ihren Kopf nach hinten drehen können. Das ist nicht so nach dem Motto, ich guck mal hin, ob wir hinten noch was davon haben. Haben sie noch was Leckeres von dem leckeren Geflügel-Tartar? Nett. Und dann sagt die Eule, huhu, ich schau mal kurz hinten. Und dann dreht sie einfach ihren Kopf um 180 Grad. Ach stimmt, Eulen können den so weit drehen. Weil Tauben sind das, die den so vor und zurück drehen können. Ja, und da wir in der Tiere-Rubrik sind, weißt du, warum Tauben diesen Kopf immer vor und zurück bewegen? Das hat bestimmt irgendwas mit der Wirbelsäule und den Pfoten zu tun. Hat mit dem Sehen zu tun. Sie können nämlich nur Dinge wahrnehmen, wenn sie den Kopf in Bewegung halten. Komisch, dass die sich also die müssen ihren Kopf, durchgesetzt haben. Die müssen ihren Kopf immer so bewegen, damit sie sehen können. Das habe ich mal gelesen und war total fasziniert, weil was für eine schlechte Power ist das? Was soll das? Ja, man wundert sich oft bei Wesen, warum die Evolution die so weit gebracht hat. Ja. Warum existieren die immer noch, obwohl die solche schwachsinnigen Fähigkeiten haben? Da sind wir bei diesen nackten, fleischigen Wesen angekommen, die auch denken, mittlerweile auf einer Evolutionsstufe sind, wo sie denken, jeder müsste einen Podcast machen und das bewusst nicht gegendert. Jeder muss einen Podcast machen. Ja. Menschen sind kompletter Humbug. Alles, was die cool können, ist der Daumen. Der Daumen. Das ist alles, was dich unterscheidet. Also, und guck mal. Abspreizbar ist. Ja, und ich hast bin auch bald, ein Pflaster dran. Ja, und du musst besser auf deinen Daumen aufpassen. Das ist das Einzige, was dich von der Taube rat mal, was ich da habe. Ich habe eine Akademikerverletzung. Ich habe tatsächlich einen ganz fiesen, tiefen Papercut. Oh Gott. Sind wir die uncoolsten Typen der Welt? Also als Spezies ja. Ja, aber wir zwei jetzt. Wir zwei auf jeden Fall. Ja, wir sind schon extrem uncool. Ja. Also ich habe einen Papercut im Daumen. Ich bin nicht mal verletzt. Ich habe nichts einfach. Ja, du siehst auch aus wie frisch geboren einfach so. Ja. Ich habe auch Urlaub. Ah, du Glücklicher. Im Urlaub verletzt man sich nicht. Cool. Also beim was mache ich im Urlaub so? Surfen. Surfen, Bungee springen. Du wärst aber auch ein guter Surfertyp irgendwie. Ja. Du hast immer so eine Strandfrisur. Mhm. Ja. Ich krieg dann auch immer so blonde, so weißblonde Spitzen, wenn ich viel lang auf dem Board rumliege. Wie war nochmal dein, du hattest doch einen Surfer-Nickname, da haben wir nochmal einen. Ich glaube, der war einfach nur Peter. Genau. What's your nickname, brother? Peter. Peter. Ja. Ich wusste das nicht, dass man das. Das ärgert mich immer. Manifestiert noch. Wieder die Annahme, dass wir die uncoolsten Typen überhaupt sind. Ja. In ganz Indonesien lachen sie sich noch kaputt über diesen. And there was Peter. This one guy, asked him, what's his surfer nickname? And he was. he said Peter and his real name was Peter. Fucking crazy German. Da erzählen sie echt immer. Fucking loser. Ja. Ja. Die hießen halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber irgendwie. Waxing Joe. Waxing Joe. Swell Boy. The Tight Wafer. Rip Curl Cunt. Die hatten coolere Namen auf jeden Fall als Peter. Ich weiß nicht, ob Rip Curl Cunt so ein guter Name ist. Ja, so hieß das. Joey. Joey Rip Curl. Joey Rip Curl. Ja. Ich wollte irgendwas mit einem C. Und das einzige englische Wort, das mit C anfängt, das ich kenne, ist Cunt und China. Ja. Mir fehlt auch kein anderes. Und Mexico. Ja. Co. Mexico. Das ist ja auch zwei Wörter. Das ist ja wie. Genau. Ist ja klar. Das ist ein C auf jeden Fall. Ja. Auf Deutsch mit K. Aber also, dass dir ein Land nicht einfällt, was mit C geschrieben wird im Englischen, das macht mich ein bisschen traurig, weil wir sind bekennende Fans dieses Landes. Corona. Nee, Kanada. Kanada. Stimmt, das hört man mit C. Ja, also, wir nicht. Wir schreiben das mit K. K wie Kanada, sagt man ja auch. K wie Kant. Immanuel Kant. Genau. Ja. K wie Immanuel Kant. Ja. Wunderbar. Sehr auch schön. Abgehakt. Tiere können wir abhaken. Kant. Ja. Ja. Das ist eine schlechte Überleitung. Aber ich muss da irgendwie rüberlenken. Du willst zum kategorischen Imperativ kommen. Nee, zu Geburten. Zum Gebären. Ja. Also Kinder. Gebären. Gebären. Ja. Also menschliche Kinder aus menschlichen Personen. Ja. Diesen Akt. Vorwiegend weiblich, außer Arnold Schwarzenegger. In diesem einen Film. Ja. In den 80ern. Ja. Genau. Nee, weil ich wurde gebeten, eine mir bekannte Person gebärt jetzt. Okay. Jetzt in diesem Moment. Wahrscheinlich jetzt gerade. Genau, sie hat mich gebeten, dass ich bitte ihr Unterhaltungsprogramm für die Geburt. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, der während einer Geburt gehört wird. Also diese Person hört das jetzt hoffentlich gerade, während ein Mensch aus ihr rausgemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich mit so viel Verantwortung umgehen kann. Das wichtig ist, ja Wahnsinn. Ist, dass wir möglichst, also das sollte kein Problem sein für uns, möglichst nicht witzig sind. Okay, ja. Keine Lacher provozieren. Das könnte irgendwas durcheinander gut, bringen. Gut, ist gut. Kriegen wir nicht hin. Das ist die leichteste Übung. Da müssen wir uns Übung, nicht anstrengen, ja. Ja. Genau, aber genau, viel Spaß jetzt bei diesem Schwachsinn, während ein Mensch aus dir raus geholt wird, gedrückt wird. Und also ich glaube, sie macht schon die Hauptarbeit und sie wird dich jetzt auch dafür hassen, dass der Mensch geholt wird. So. Ja, also du und dein Team, ihr schafft das. Go! Go for it. Go. Ich kann mit dieser Verantwortung gar nicht umgehen. Ja, das schaffst du. Ja. Wenn sie das schafft, ein Mensch aus sich raus. Es ist auch vielleicht ganz wichtig, dass wir jetzt dass du gesagt hast, finde ich gut, aber dass wir zu einem anderen Thema kommen, weil wenn wir sie jetzt noch auf ihre Geburt so fokussieren und sie gerade Schmerzen hat und wir noch darüber reden, dass die Geburt ja auch ein anstrengender Prozess ist, dann fokussiert sie sich auf die Geburt. Ja, ich bin so ein empathischer Mensch. Ich habe schon alle menschlichen Gefühle einmal durch. Ja. Alle. Auch das Gefühl, ein Kind aus dir rauszumachen. Ja. Ein Menschenkind. Genau. Also nur durch empathische Vorstellungen. Ich bin ein Mentalist. Ich kann jedes Gefühl. Reingehackt in irgendeinem. Du kannst mir ein Gefühl nennen, ich spüre das sofort. Hast du irgendeinen Chip benutzt, der in deinem Arm? Nee, da kann ich mit meinem Hirn. Okay. Also du kannst mir jetzt ein Gefühl sagen, ich spüre das sofort. Liebe. Ja, die spüre ich eh. Ja, gut. Sitzen. Ja. Da muss ich mich gar nicht anstrengen. Durst. Mann, mir fallen keine Gefühle ein, außer Liebe und Durst. Durst ist auch ein schönes Gefühl. So. Also das sind die zwei zentralen Gefühle, Durst und Liebe. Ist aber gut, dass wir was zu trinken da haben. Ja, jetzt habe ich wirklich Durst bekommen, siehst du? Ja, weil du mich reingehackt hast in mich. Aber was ich jetzt, also ich will auch gar nicht lang auf diesem Geburtenthema rumreiten, aber was ich gelernt habe jetzt, was ich gehört habe, man gebärt gar nicht im Liegen, das macht man im Stehen, wegen der Schwerkraft. Das ist nur in Hollywood so. Anscheinend sind Geburten gar nicht so wie bei Friends oder bei King of Queens. Ach, man liegt ja gar nicht gemütlich rum, sondern steht. Ja. Das ist ja voll anstrengend. Ja, aber nee, das ist, glaube ich, weniger anstrengend, weil dann musst du dann das Mensch nicht geradeaus. Also der Prozess physisch. Schon, physisch ist klar, ja. Also Schwerkraft nutzen für diesen. Es nimmt ja Energie dann weg. Ja. Also wenn uns die Natur die Schwerkraft geschenkt hat, sollte man sie auch nutzen. Da bin ich voll bei dir. Ja. Hat Gott sich ja nicht umsonst ausgedacht, diese Schwerkraft. Der hat die erfunden zum Gebären von neuen Christen. Genau. Denke ich mal. Glaube ich. Deshalb auch nur Christen dürfen Schwerkraft nutzen. Wir können ihn ja anrufen mal irgendwann. Also ja, wir hatten ja eh, okay, jetzt können wir rauslassen. Unser Christen. Erster Gast in der nächsten Folge mit Gast, wenn hier diese Pandemie vorbei ist, wird Gott sein. Und wir fragen ihn mal, warum er sich diese Pandemie ausgedacht hat. Ja. Ja, kleiner Teaser auf die erste Folge mit Gast, wird tatsächlich Gott da sein und uns erzählen, warum überhaupt diese Pandemie war. Muss er ja rational begründen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen an Gott Fragen habt. An Gott, gerne immer an die Mailadresse, die wir extra dafür eingerichtet haben. Fragen an Gott at Schaumbad at Podcast at 4.eu. Genau, die ersten drei waren schon vergeben, deshalb haben wir 4 genannt. Ja. Ja, cool. Ist eine beliebte E-Mail-Adresse. Ja. Punkt was? Was? Die TLD? EU. EU. Ja. Ja, weil wir sind überzeugte Europäer. Nö, ich bin überzeugter Sonnensystembewohner. Oh, das ist schön. Ja. Ja. Und meine Liebe wächst. Alpha Centauri hasse ich wie die Pest, diese dummen Wichser von Alpha Centauri, alle faul. Ja. Andere Sonnensysteme finde ich komplett scheiße. Und wenn die Alpha Centauri-Typen hierher kommen, nehmen sie uns nicht die Arbeitsplätze weg, weil sie sind ja faul. Genau, hoffentlich nehmen sie uns die Arbeitsplätze weg, weil dann müssen wir das nicht mehr machen, diese Scheiße. Stimmt. Wir drücken Buchstaben auf Plastikdingern, die auf Schreibtischen liegen. Ja, naja. Ich bin auch eh verstört von meinem Job, weil ich habe ja einen Papercut am Daumen. Wie hast du das in Zeiten von Digitalisierung überhaupt geschafft? Papier, wo kommst denn du her? Aus einer staatlichen Einrichtung oder was? Ich möchte nicht drüber reden. Ja, okay. Ich möchte nicht drüber reden. Was? Okay, aber es ist bei der Arbeit passiert? Es ist bei der Arbeit passiert. Hast du mich jetzt wenigstens auch eine Woche krank schreiben lassen? Ach stimmt, kann ich ja eigentlich. Das ist eine Arbeitsverletzung. Absolut. Aber dann hätte ich heute keinen Pop. Was ist dein linker Daumen? Ja. Den brauchen wir ja für die Leertaste. Ja, das merkst du auch wirklich, wenn du tippst. Ja, also du kannst deinem Arbeitgeber jetzt oder deiner Arbeitgeberin entweder sagen, hey, ich stelle einfach alles ohne Leerzeichen. Alles ohne Leerzeichen, dann wird es halt schwierig für euch. Dann habt ihr Nacharbeiten damit. Ja. Oder ihr schreibt mich eine Woche krank, bis meinem linken Daumen wieder gut geht. Oder ich bin so wahnsinnig kreativ und benutze meine Nase für das Leerzeichen. Das trainiert auch die Bauchmuskeln, glaube ich. Mit der Nase tippen? Ja, das geht. Das geht. Ja. Habe ich früher hin und wieder gemacht als junger Mann in ICQ. Weil deine beiden Hände verschmiert waren von Schokolade. Voller Schokolade. Ja, genau. So 14, sind halt 14-jährige zwischen, Hände. Sind zwischen immer, 13 und 15 sind die Hände irgendwie immer mit Schokolade verschmiert. Also pro Hand eingeschmolzenes Snickers sozusagen. Ja, oder das ist, wenn man da sitzt und gerade am Zocken ist oder ein irgendwas Inspirierendes schaut, so war ja die Jugend, und wollte sich zwei Snickers reindollen währenddessen. Oh, ja. Und dann hat man aber die Snickers in der Hand vergessen und dann haben die sich so richtig in die Hand reingeschmolzen. Ja. So war meine Jugend eigentlich. Also ich war immer mit Snickers beschmiert. Und wie hast du dann, also zum Counter-Strike-Spielen hast du dann gewaschen, oder? Ich habe keinen Counter-Strike gespielt. Ja, du warst so ein Konsolenkind, so ein cooles Kind warst du. Ich weiß nicht, ob Konsolen... In unserer uncoolen Welt ist Konsolenkind vielleicht cool. Das sind die cooleren als die PC-Kinder, weil die PC-Kinder sind ja die kompletten Nerds. Ich will Unreal Tournament spielen. Genau. Ja. Dafür können wir jetzt irgendwie Netzwerktechnik ein bisschen. Ja, wir PC-Kinder von früher. Ja, wegen der Partys. Auf den LAN-Partys. 80% von LAN-Partys waren nur technische Probleme. Wahrscheinlich, ja. Die anderen 20% war Pornos tauschen. Und 5-Minuten-Terrinen warm machen. 5-Minuten-Terrinen warm machen. Und husten, weil die Luft ganz trocken wird von den vielen Lüftern von diesen PC-Towern. Oh ja, oh ja, ja. 80 Grad in diesen Zimmern. Aber gespielt wurde eigentlich nicht. Ja, das ist doch cool. Ja. Das ist doch gut. Ja. Finde ich gut. Wir haben langfristig was davon gehabt. Wir haben sehr viele Pornos alle noch. Ach so, ja. Ja, Punkt. Das war cool. Ja. Ja. Wer weiß, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Ja, wenn das Internet irgendwann mal ausgeht. Ja. Ich will die noch mal haben. Ich meine, haben und nicht haben, ja, ist immer so eine Sache. Also nicht haben ist immer schlecht. Scheiße, ja. Pornos nicht haben ist schlecht. Das eigentlich ist alles im Leben dann doch die FDP und Christian Lindner. Also haben ist besser als nicht haben. Genau. Ja. Habeck. Ja. Christian Lindner ist übrigens der Überzeugung, der macht doch diese zwei großen Immobilienfirmen, hier diese Deutsche Wohnen wird von... Christian Lindner einen sehr schönen Twitter-Tweet zugehabt, dass das die Folge davon ist, dass man den Wohnungsmarkt regulieren möchte, staatliche Mietpreisen und Enteignungen anträumt. Und das fördert nämlich die Konzentration auf dem Wohnungsmarkt. Und zur deswegen Strafe. Sind die Deutsche Wohnen und die Vonovia dazu gezwungen zu fusionieren, weil sie von diesem Staat über die Diskussionen, dass man mal eine Mietpreisbremse machen könnte oder aber auch enteignet, da sind die so panisch, da müssen die eigentlich fusionieren. Und sonst wäre der Wettbewerb nämlich viel besser. Also, ja, danke Bürgerbewegung gegen steigende Mieten. Danke. Ihr seid schuld, dass die Mieten noch mehr steigen. Also gute ihr Leute, Arbeit, toll, die gegen Monopole kämpfen, damit befördert ihr die Monopole. Hört mal auf Christian Lindner, das ist ein sehr schwarz-weißer Mann auf Plakaten. Und auch sonst, glaube ich. Aber es ist auch so ein bisschen Purpur und Senf. Senf, ja. Senf Lindner nennen wir ihn ja auch. Senf Lindner. Der Purpur... Senfige Party. Purpur, Bär und Senf Lindner. So heißen die beiden in der FDP. Nicola Bär. Das, diese Frau mit den Perlenohrringen. Weil sie in der FDP ist. Ach, Dorothee Bär. Ja. Nee, die ist in einer anderen Partei. Baerbock. Baerbock ist die Grünen-Frau. Ja, und Bär heißt sie, die heißt Nicola Bär, glaube ich. Es gibt aber auch eine Dorothee Bär, die ist, glaube ich, bei der CSU. Ja, die ist bei der CSU, glaube ich, ja. Oder bei der SPD. Ganz schön viele Bären. Die Bären, die setzen sich auch durch, im Gegensatz zu den Wölfen. Und angeführt werden sie aber trotzdem von dem Minister für Knuffligkeit, Helge Braun. Hallo, ich habe wieder Zahlen zu verkünden. Oh, so süß, dieser Mann. Ja. Ich fände ich gut, wenn der mal als wirklich als Stofftier, unser Kanzleramtsminister Helge Braun als Stofftier einfach auf den Markt kommt. So. Einfach machen. Ja, wir haben dann Crowdfunding. Wir haben wieder eine Millionenidee. Aber wir müssen mal ein bisschen mehr weg von den Kanzlern und so weiter. Ich meine, Merkel unterstützt jetzt Baerbock. Ja, und wir wollen Politik wollen wir jetzt keine machen, sondern... Wir sind Politik verdrosten. Genau. Wir sind. Oh Gott. Wir sind Politik verdrosten. Du hast gerade so auf dein Handtelefon geschielt, da dachte ich, du hättest ein Thema. Nee, ich habe nur auf mein Handtelefon geschielt und das Wort Politik verdrosten gelesen. Achso, den hattest du dir notiert. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ich habe mir noch notiert, wäre ein cooler Name für dich, Jean-Paul Prime. Das mache ich, glaube ich, wenn mir Amazon Prime... Also ich würde mich ja für jeden Großkonzern der Welt verkaufen, eine eigene Leseshow zum Beispiel anbietet. Oh ja. Also geht raus an Amazon Prime. Also falls ihr eine Leseshow haben wollt, wir könnten die Jean-Paul Prime nennen. Jean-Paul Prime. Und ich mache dieses alte Konzept von Jürgen von der Lippe. Der hatte immer so eine schöne Lesenshow, die hieß Was liest du? Da hat er auch zum Beispiel die Klo-Lektüre der Woche vorgestellt. Ah, okay. Ja. Ja, pitch doch mal bei Amazon so eine Show. Ja, ist gerade gepitcht. Die hören das ja. Ja, klar. Ja, stimmt. Die hören ja Spotify die ganze Zeit ab, Spotify um zu gucken, was sie klauen können. Hört ja auch zu Amazon irgendwie bestimmt. Ja. Der nächste Bundeskanzler wird übrigens Jens Spahn, habe ich beschlossen. Okay. Ja. Ja. Die Leute lieben korrupte Karrieristen, deshalb wird der... Also ich glaube dass man alles werden kann in der Bundesrepublik, seitdem wir Andi Scheuer, wir wollten noch gar nicht mehr über Politikverdrossenheit reden, aber seitdem Andi Scheuer seit so vielen Jahren in seinem Amt bleiben kann, glaube ich, kannst du, also was der American Dream immer war, das mittlerweile the German Dream, weil du kannst Verkehrsminister sein bei völliger Inkompetenz. Du kannst alles machen. Du kannst das Beste, das sagt man immer wieder, bringt man immer wieder an, seit es diesen Podcast gibt, ist Donald Trump war der mächtigste Mann der Welt. Und Andi Scheuer Verkehrsminister. Genau. Also wenn ein komplett hängengebliebener, rechtsradikaler Nationalist, Rassist, was auch immer, Präsident von Amerika werden kann, was so das mächtigste Land der Welt ist, dann können wir ja wohl auch... einen Podcast machen. Dann können wir ja auch Jens Spahn sein. Dann kann Jens Spahn auch Bundeskanzler werden. Ja. Was hätte wohl Papa dazu gesagt? Helmut Kohl. Stimmt, wir müssen ihn ja trotzdem mal... Ja, Dr. Helmut Kohl. Was hätte unser Vater Dr. Helmut Kohl wohl dazu gesagt? Wir mussten ihn immer doktoren, obwohl er unser Vater war. Ja. Das ist wirklich furchtbar, wenn man so im Bekanntenkreis Leute hat, die auf ihren Titel bestehen. Auch wenn es Freunde eigentlich von dir sind oder Eltern, die du dann immer mit vollem Titel ansprechen musst. Herr Dr. Helmut Kohl, darf ich heute noch Fernsehen schauen? Dr. Helmut Kohl, ich habe Neben's Klo geschissen. So als Kind, weißt du noch unsere Kindheit? Ja. Weiß ich noch. Ja. Ach du, schlimm. Sollen wir mal ein kleines, kleinen... Wir haben uns echt eine Pause verdient. Abbinderinchen machen. Ihr habt euch keine Pause verdient, deshalb müsst ihr gleich weiterhören. Genau, also, aber ihr kriegt einen Abbinder, um einmal durchzuschnaufen. Und kleiner Teaser auf den zweiten Block. Den zweiten Block werde ich komplett in Kölsch machen, damit Peters Laune richtig steigt. Und ich werde meinen Barfuß machen. Warzen entferne ich selbst. Nächtlich im Harndrang. Nagelpilz. Nächtlich im Harndrang. Nagelpilz. Verstopfung. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Da sind wir wieder. Ah ja, du, oh Gott. Wir hatten jetzt tatsächlich eine Viertelstunde Pause. Ich hatte jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass du diesen Kölsch-Scheiß jetzt rheinländisch durchziehen willst. Willst du es wirklich tun? Nee, will ich. Warte, ich rede einfach, ich lasse dich einfach nicht zu Wort kommen. Ich rede jetzt einfach durchgehend noch eine halbe Stunde und du wirst kein Wort sagen können. Auf jeden Fall, ich habe mir Gedanken gemacht über Mietskasernen, Bundeskanzler. Oh Gott, mir fällt nichts mehr ein. Gebären. Wusstest man du steht, übrigens, dass der Hitler an der Wollschanze jahren die Frösche. Man kann besser im Gebären. Ich wollte gar kein Kölsch reden. Ich wollte dir eigentlich nur vor der Pause Angst machen und habe dann gemerkt in der Pause, wie angespannt die Stimmung ist und habe sie genossen. Ja. Apropos angespannt. Ja. Wir machen nachher noch die großen drei oder sogar bald. Die großen drei, ja. Machen wir einfach. Machen wir so direkt, oder? Heute ist so. Achso, da müssen wir das Intro raussuchen. Wir wollten. Habe ich jetzt gerade nicht da. Ja, wir singen. Können wir simulieren dann. Also ich mach dieses Synthi-Gedöns und du sprichst dann einfach. So machen wir das. Ich möchte nur kurz sagen, warum das heute so eine knackige, gute Folge wird. Weil ich merke, die ist richtig gut. Wir zwei gehen, heute ist schönes Wetter. Wir setzen uns gleich noch an eine Straßenecke und cornern einfach nochmal. Nach einem halben Jahr machen wir die Corner Brothers. Wir haben bisher noch nicht gecornert dieses Jahr. Gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht einmal. Jetzt gleich wird zum ersten Mal gecornert. Aber jetzt kommt eure beliebte Rubrik, die Peter sich eben in der Pause spontan ausgedacht hat. Und wir beantworten sie auch ganz spontan. Und zwar... Die großen drei mit Jean-Paul und Peter. Die großen drei. Die großen drei humorlosesten Berufsgruppen. Die großen drei humorlosesten Berufsgruppen, ja. Genau. Auf Platz drei bei mir. Ja, fang du gerne an. Was ist dein Platz drei? Mir fällt keiner ein. Mein Platz 3 ist, glaube ich, den nehme ich Manager und ManagerInnen von großen Comedians. Also ich glaube, so ein Mario Barth hat wahrscheinlich, oder Dieter Nuhr, die haben ja Manager. Mit Sicherheit, ja. Und bei den beiden wahrscheinlich auch Manager. Und die sind wahrscheinlich sehr humorlos. Von schlechten Comedians. Ja, also von diesen großen RTL-Formaten. Große sind meistens schlecht, ja. Oder von Bülent Ceylan, die Managerin. Ja. Ich glaube, die sind alle sehr humorlos, weil die ganze Zeit diesen Schrott hören müssen. Den müssen sie vermarkten. Und ihre Aufgabe ist ja auch nicht zu lachen, sondern die müssen halt die besten Deals aushandeln. Von daher sind das so richtige taffe Business-Leute. Und ich glaube, die sind halt null humorvoll. Also die versuchen halt die nächsten Konditionen zu klären. Ich dachte, deswegen. Du willst jetzt darauf hinaus, dass die halt einen beschissenen Humor haben. Ich meine, das ist ja schon, technisch ist das Humor, was Mario Barth macht, nur halt beschissener. Ja, aber ich glaube, sie haben noch nicht mal diesen beschissenen Humor, teilen sie, sondern sie haben einfach gar keinen Humor. Sie sind humorlos, weil sie versuchen gute Deals, dann müssen die Konditionen stimmen und so weiter. Ist in der Branche auch gut eigentlich. Also es ist wie bei Drogendealer. Ja. Don't get high on your own supply. Stimmt, so. Wenn du humorlos bist und in diesem Sektor arbeitest, aber nur verwaltungsmäßig. Stimmt, ja. Ja, dann ist das sinnvoll. Also macht sie professionell. Ist ja auch gar kein Vorwurf, wenn jemand humorlos ist. Genau. Nee. Okay. Mein Platz 3 war Schuhkartonhersteller. Okay, warum? Die sind total humorlos. Ja, die sind immer einfach nur funktional, praktisch aus Karton. Okay. Was ist daran witzig? Du willst damit sagen, wer Kartonagen macht, macht das, ist ein funktionaler Mensch, der Ja. Ja. Ja, okay. Genau. Ja, hast du noch was zu? Platz 2, Tischhersteller. Okay. Und Herstellerin. Das ist. Ballerst ein Zeug raus, mein lieber Scholli. Das ist ja Platz 1, ich, humorlosester Mensch der Welt. Ja, du hast ja bestimmt einen Platz 1, oder? Ja. Ja. Dann nimm doch einfach auf Platz 2 dich. Ich bin auf Platz 2, ich bin der humorloste Berufsgruppe. Ich bin ja auch eine Berufsgruppe ja. Peter. Ist ja auch ein Job. Ja. Peter muss auch jemand sein. Stimmt. Es gibt Leute, die haben mich die stellen mich ein oder würden mich theoretisch erstellen, nur wegen meinem Vornamen. Ja, und vor allen Dingen zeigt auch diese Humorlosigkeit dein Surfer-Nickname, um nochmal den Bogen zu spannen. Mein Vorname ist einfach schon ein kompletter Witz. Ja. Das reicht einfach schon für als Humor genug. Und wir wollten eh nicht so witzig sein, wegen. Weiß nicht, ob wir hier Geburten durcheinander bringen. Stimmt, durch Lachanfälle. Genau, lachen wollten wir ja. Deswegen machen wir ja auch die humorlosen Berufsgruppen. Genau. Ich muss mich... Was ist dein Platz 1 oder 2, wo auch immer wir sind? Mein Platz 2 ist Gefängniswärter. Okay. Innen. Gibt wenige Innen, aber... Ich kenne eine. Ich kenne wenig Gefängniswärterinnen und Gefängniswärter. Alle, die ich kenne, sind weiblich. Eine Person. Ja, 100%. Also 100% der Menschen, die ich kenne, die im Gefängnis als Justizvollzugsbeamtinnen arbeiten, sind weiblich. Dann werde ich nur noch von Gefängniswärterinnen sprechen. Ja. Und die dürfen ja auch nicht, also zumindest gegenüber den Häftlingen, keinen Humor zeigen die ganze Zeit. Wahrscheinlich, also, ja. Das ist ja Verbrüderung. Humor verbindet und wahrscheinlich darf keine Verbindung aufgebaut werden. Deswegen nehme ich Gefängniswärterinnen, weil 100% sind weiblich. Also stimmt, ja. Eine höhere Quote an Weiblichkeit wie bei Hebammen. Hebammen, gibt es männliche Hebammen wahrscheinlich? Ganz wenige, aber. Ganz wenige, aber bei GefängniswärterInnen gibt es halt keinen einzigen Mann. In meinem Bekanntenkreis zumindest null. Ja, ja, und ich vertraue da auf deine Fälle. Ja. Also das sind 100%. Ja. Da bin ich safe. Oh, sollen wir jetzt eine Fanfare machen? Denn Platz 1. Mein Platz 1, wie nennt man diesen Beruf überhaupt? Die Damen und Herren, die am Einlass vom Freibad sitzen. Au, die sind wirklich immer humorlos. Die sind komplett humorlos, ja. Oder? Ja, ja, also aber kein Lächeln, das nichts. Weil die zur städtischen Verwaltung gehören, glaube ich. Ja, aber das ist wirklich ein Phänomen, oder? Ja, das ist stimmt, ich habe auch noch nie jemand mal arbeitet. Vielleicht liegt es daran, dass die da arbeiten, wo andere Menschen Spaß haben. Wo andere Menschen schwimmen und lachen. Genau. Du hörst immer dieses fröhliche Kindergegacker, du hast den Pommesgeruch in der Nase, aber du sitzt da in dieser kleinen Schwitzbude und muss Karten abreißen. Naja, aber viele haben beschissene Jobs in so unangenehmen Bedingungen. Was weiß ich, ein Metallgießerin hat ja auch, da ist auch beschissene Hitze. Ja, stimmt. Wirklich, niemand ist so schlecht gelaunt wie die Leute, die vorne am Freibad arbeiten. Komisch, die sind immer gut angezogen. Also die haben immer schön weiße Polohemden an. Und dann steht irgendwie das Logo dieser Stadt drauf. Ja. Städtische Bäderbetriebe Stuttgart oder... Ja. Aquarena Heidenheim, wie hieß es in der Eifel? Der Betreiber der Schwimmbäder. Hattet ihr Schwimmbäder in der Eifel? Das Schwimmbad hieß Waldbad. Und auch humorlose, schlecht gelaunte Frauen, Männer meistens. Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Die waren wahrscheinlich so humorlos, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann an diese Menschen. Ja. Verrückt. Ja, ja, die heute, genau, weil ich war heute nämlich schwimmen. Ja, ja. Heute Morgen, das erste Mal seit Corona. Im Freibad sogar. Genau, weil das hat heute aufgemacht und mit Test und so weiter kommst du da rein. Und dann musste ich ihr alles vorlegen, also mein E-Ticket, meinen Personalausweis und meinen Test. Und dann haben sie ihren Test auch dabei. Und dann, hier und so. Ja. Und ich bin nicht schwanger, habe ich gesagt. Das ist negativ, ich bin nicht schwanger. Bombengag. Ja, wirklich super, ja. Bombengag. Auf jeden Fall ein solider Icebreaker an der Kasse, ja. Also, Test habe ich dabei, ist natürlich negativ, bin nicht schwanger. Irgendwie so. Ich war irgendwie guter Stimmung. Du bist zum Schwimmen gegangen. Die Leute müssen dich da auch, die Pädagogen sprechen häufig von, du musst die Leute abholen, auch wenn sie auch sich diesen Spruch hassen, aber du kommst da mit guter Laune hin und hast ein Schwimmerlebnis vor dir. Dann müssen die dich doch packen. Dann müssen sie doch sagen, schön, dass sie hier sind. Viel Spaß beim Schwimmen. Genau, das erste Mal seit einem Dreivierteljahr, dass ich mich überhaupt gewaschen habe. Und ich habe mich halt gefreut. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding, so rumzuschäkern mit irgendwelchen fremden Dienstleisterinnen. Also das ist gar nicht mein Style. Aber da hatte ich irgendwie Bock, weil ich einfach gut gelaunt war. und habe dann diesen Ich-bin-nicht-schwanger-Gag gebracht, weil ich ein negatives Testergebnis dabei hatte. Und einfach null Reaktion. Null. Hm. Piep, piep. Hm, hm. Okay, viel Spaß. Immerhin viel Spaß. Immerhin viel Spaß hat's. Ja. Ja. Aber ein guter Platz 1. Ja, danke. Hervorragender danke. Platz 1 sogar. Also, meiner ist sogar ähnlich. Fast. Oh ja. Weil es ist auch vorwiegend städtische Beschäftigte, aber alle Menschen in der Verwaltung, die Sachen prüfen müssen, ob sie richtig sind. Also so Rechnungsprüfungen, auch Reisekostenabrechnungen oder im Finanzamt oder so. Denen ihr Job ist vor allen Dingen abhaken. Und zwar sind alle Unterlagen richtig da. Und jeder Witz, den du denen vorlegst, ist eine Ablenkung vom Abhaken und bringt den Prozess nicht voran. Und deswegen hassen sie Humor. Also vor allen Dingen von den, ich weiß ja, wahrscheinlich haben die in der Kaffeepause sogar so einen richtigen Sachbearbeiterhumor, aber gegenüber Kundinnen haben sie den nicht. Also wenn du da ein Witzchen machst, so ho, ho, ho. Also baust du dann, wenn du jetzt so ein Abrechnungsbatterie den rüberschickst in die Verwaltung? Weil nee, wenn man persönlich da steht, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt oder so. Ah, okay. Sagt, ja. Oh Mensch, jetzt hätte ich da beinahe... Ich dachte jetzt, dass du innerhalb deiner Unterlagen, sagen wir, du hast irgendwas gemacht und hast jetzt irgendwie Reisekosten und Sachkosten und so weiter, willst die abrechnen? Da lege ich da drunter. Da legst du dazwischen irgendwie ein Foto von einem Pimmel rein. Ja, da trug ich immer diese Dilbert-Cartoons, weißt du, die so im Berufsleben... Oh, ja. So eine Krawatte. So ein Dilbert-Cartoon trug ich immer noch aus und leg den dazwischen, ja. Okay, so hatte ich das jetzt erst verstanden. Wäre aber eigentlich... Vielleicht mache ich halt ab heute, dass ich immer noch so ein Dilbert-Cartoon mit ausdrucke. In die Mappe? Also, ja. Ja. Also kein Cartoon spiegelt ja besser Berufsleben wieder als Dilbert-Cartoons. Das ist ja Stromberg als Cartoon und noch viel älter. Also, ja, ich kenne Dilbert, weil das lag bei uns auf dem Klo, als ich ein Kind war. Also irgendein Verwandter in meinem Haus, der in einem Büro gearbeitet hat, fand das wahrscheinlich witzig. Ja. Aber ich habe es halt nicht gecheckt als Vierjähriger, Neunjähriger, was auch immer, als Kind halt. Das ist meine Verbindung zu Dilbert, ist einfach, da hatte ich noch nichts zu tun mit Berufsleben. Also es gibt einen sehr schönen Dilbert-Cartoon, da geht es um eine random Machine irgendwie, den mochte ich immer. Frei übersetzt stehen sie vor einer Maschine und die sagt die ganze Zeit 9, 9, 9. Also die sagt die ganze Zeit nein, nein, nein. Und dann fragt er halt so, dann stellt der eine die vor, das ist unser total zufälliger Zahlengenerator und die Maschine sagt halt die ganze Zeit während diesem Comicstrip 9 und dann meint der Typ, aber die sagt die ganze Zeit 9 und dann meint der andere, ja, das ist halt Zufall. Und dann fragt er Dilbert nochmal nach, oder die Maschine ist kaputt und dann sagt er halt, können wir nicht wissen, weil durch Zufall kann ja immer die 9 kommen. Ja. Und da sieht man wieder, Comicstrips erzählen funktioniert überhaupt nicht. Das ist richtiger Sacharbeiterhumor. Naja, ich habe mich gerade stumm geschaltet, weil ich so laut gegackert habe. Ach so. Deshalb, aber ich habe ja auch selbst währenddessen gemerkt, warum erzähle ich gerade einen Comicstrip? Das funktioniert so. Nie. Kennst du den einen von Mickey Mouse? Da kommt er, also da hängt hinten dieses Bild und dann ist dieser Nagel. Aha. Ja, kannst du mir noch folgen? Ja. Und dann kommt irgendwie Tick, Trick und Track rein. Und hier Donald ist auch ja immer ein bisschen schusselig. Ja, ist schusselig, ja. Und Pompelino. Genau, und dann ist mit dieser Nagel, dann kommt dieser Riss in der Wand. Ah, echt ein Riss in der Wand, ja krass. Da geht er voll hoch und dann ist da dieses Regal noch, das ist ein Teller. Was? Teller im Regal und der Nagel ist in der Wand und ein Riss. Wir mussten an dieser Stelle schneiden. Wir machen jetzt weiter mit dem Programm. Puh, das war krass. Ja, okay. Sorry. Du, kommst, erzählen ist einfach geil. Bevor wir nachher, also jetzt bald sogar wahrscheinlich schon zum Ende kommen, weil wir heute mal knackig unterwegs sind und wir cornern gehen. Geil, weg cornern. Weil er gerade so lustig war, wie du diesen Comic auch erzählt hast. Ja, danke. Wollen wir mal die nächste Folge, und da freut euch drauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden... Zur nächsten Folge werden wir beide ein lustiges Taschenbuch komplett vorlesen. Lesen und dann nacherzählen. Also jeder von uns wird aber auch nicht nur eine Geschichte aus dem lustigen Taschenbuch, sondern die komplette Ausgabe des lustigen Taschenbuches mit seinen 4 bis 5 Geschichten, die da drin stecken, werden wir alle erzählen. 200 Seiten sind das schon. Der wird der längste Podcast und dann wird der unterhaltsamste Podcast, weil wir erzählen ein komplettes schneid euch nochmal an, wir erzählen dieses komplette Lustige, und da steckt ja schon lustig drin, erzählen wir noch auf unsere lustige, humorige Art einfach runter. Und das Wort das steht auch drin. Da muss ich. Das ist halt wichtig, ich hoffe, es wird in der Zeit keiner gebären, denn allgemein auf der Welt, wenn diese Folge rauskommt. Achso, ja, weil so viel gelacht wird. Ne? Bringen wir diese Geburten durcheinander. Das ist auch Taschenbuch. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das verantworten können. So ja. Viel Humor. Apropos so viel Humor, noch als kleinen Rausschmeißer. Ich habe noch eine Geschichte. Hast du noch eine Geschichte? Ja. Dann den Rausschmeißer machen wir danach. Darf ich noch kurz den... Ja. Ich habe bei den KanzlerkandidatInnen habe ich den lustigsten ausgemacht. Und zwar ist das Olaf Scholz. Weil als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die müssen nochmal nacharbeiten, weil ihre Vorgaben und Ziele hinsichtlich CO2-Einsparung, so, Klimaschutz ja. nichts bringen, hat Olaf Scholz gesagt. Und das ist ein richtig cooler Rechtsspruch. Das ist cool. Eine richtig coole Ermahnung. Er hat einen Bundesverfassungsgerichtsspruch als cool bezeichnet. Das ist eine coole Sache. Also wenn der nicht Bundeskanzler wird, dann wandere ich aus. Also ich bin auch dafür, dass wir ihn nicht mehr Olaf Scholz, sondern Olaf Kuhl nennen. So wie unseren Vater Dr. Helmut Kuhl. Olaf C. Scholz. Olaf Kuhl Scholz. Ja. Ja. C steht für cool oder für Kompetenz auch. Ja. Ja. Und für komplex. Olaf C. Scholz. Kann cool, Kompetenz oder komplex sein. Ja. Er kann komplexe Dinge auf ein einfaches Wort bringen, wie cool. Ja. Ist Scholz die Boy eigentlich cool Scholz, eigentlich Doktor? Dr. Cool Scholz. Hat der einen Doktor? Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es damit. Hat er wahrscheinlich. Obwohl er ist aus einer Arbeiterpartei. Er sollte eigentlich keinen haben. Als Gerhard Schröder. Ich finde, ja. Er hatte keinen, oder? Dr. Willy Brandt. Ich weiß nicht, ob Gerhard Schröder einen hatte, aber er war ja auch kein SPD-Kanzler, wie wir nachdenken. Stimmt, er war ja nicht bei der SPD. Der war ja bei. Wie heißt denn die Partei in Russland? Die Regierungspartei? Keine Ahnung. Haben Putin. Haben die nicht irgendwie einen Namen? Doch, die haben. Die, warte mal, ist die nicht Vereintes Russland? Heißt die nicht so? Übersetzt? Ja, okay. Auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall in dieser Partei. Ja. Und als er damals noch in Deutschland seine neoliberale Politik gemacht hat, war er eigentlich in der FDP. Aber weil er häufig mal betrunken genuschelt hat, ist bei der Anmeldung, du gehst ja in ein Bürgerbüro und sagst halt, ich würde gerne in eine Partei gehen. Da wollte er FDP sagen und hat dann so... Ja, wahrscheinlich hat er es am Telefon gemacht und da ist ja ein F und ein S. Ja, FDP. Einer meiner vielen Namen ist ja, fängt auch mit einem F an. Ja. Wenn ich den buchstabiere, schreiben sie alle erstmal ein S hin. Aber ich bin auch ein bisschen so ein Lisper, weil ich so eine große Zunge habe. Ja, du hast eine schöne Zunge. Aber. Eine schöne, aber auch eine große. Eine schöne, so wie mein Penis. Schön und, naja. Aber du, immerhin hast du Penis gesagt. Ja. Hitler hatten wir schon heute. Du hattest, ich habe heute noch gar nicht dieses Wort gesagt, oder? Penis? Hitler, Penis. Jetzt hast du beides gesagt. Ja, Hitler, Penis. Ich freue mich noch auf deine letzte Geschichte. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Die ist zurück. Gar nicht so... Ich weiß ja, dass du das so magst, wenn man... Du hast noch so eine kleine Sache zu erzählen und ich kündige sie aber groß an. Jetzt kommt Peter noch mit einer großen Geschichte. Also schnallt euch an, jetzt kommt eine große Geschichte. Ich lehne mich zurück. Ich bin neulich im Aufzug stecken geblieben. Nein! Doch. Hier? Also ja, in dem neuen Komplex? In dem neuen Assi-Gebäude, in dem ich jetzt hause. Der hat mir eben Angst gemacht, weil da ging die Tür zweimal zu, bevor er losgefahren ist. Genau, das ist mir passiert. Und dann ist er nicht ganz zugegangen. Und dann war sie so fast ganz zu, bis auf einen Zentimeter und ist nicht losgefahren. Ah. Aber das Coolste war, ich bin stecken geblieben, sonst nehme ich immer die Treppe. Ich bin ja eine alte Sportskanone, ihr kennt mich. Heute schwimmen, ja. Ich war heute schwimmen. Ja. Ich nehme immer die Treppe, obwohl ich im 7. Stock wohne. Aber da hatte ich eine Kiste Bier gekauft und dachte, die würde ich jetzt mit dem Aufzug hochfahren. Und was gibt's Cooleres, als mit einer Kiste Bier in einem Aufzug stecken zu bleiben? Mit einer Kiste Bier auf dem Balkon zu sitzen. Also wird es cooler. Ja, nee, ich meine jetzt, in einem Aufzug stecken zu bleiben, ist scheiße. Wie wird es wieder gut, indem du eine Kiste Bier dabei hast? Du hast auf jeden Fall, aber du kommst auch in so ein Dilemma rein, weil du kannst dir ja dann, wenn du Durst kriegst, auch ein paar Bier reinziehen, aber dann musst du irgendwann pinkeln und du musst immer, musst so viele Flaschen leer trinken, wie du ungefähr in der Blase hast. Also du darfst nicht anfangen zu pinkeln, bevor du nicht genug Flaschen leer hast. Ja, das ist echt witzig, weil jedem, den ich das erzähle, dass ich im Aufzug stecken geblieben Ben mit einem Kisten mit. Alter, ich kann Formulation. Mit einem Formulation kann ich nicht. Mit einem Kasten Bier in einem Aufzug gewesen, gesteckt geblieben geworden bin. Sagen alle, oh ja, aber da muss man ja irgendwann pissen. Warum seid ihr eigentlich so beschissen deutsch? Freut euch doch einfach für mich, dass ich mit einer Kiste Bier in einem Aufzug festsitze. Ja, aber das ist meine größte. Och, pissen. Ja, immer an die Konsequenzen denken. Ja, ich denke, ihr scheiß Deutschen. Sorry, wie bist du denn rausgekommen? Ich hab dann da angerufen. Also da gibt es dann diese Taste. Ja. Mit der Glocke. Der Ruf. Der Ruf, genau. Dann habe ich da angebimmelt und ich dachte, die drücken dann irgendeinen Knopf, dann geht's auf. Baujahr 1924 oder so ist der Aufzug. Natürlich ist eigentlich nur Paternoster. Natürlich können die das nicht fernsteuern. Da bin ich auch von ausgegangen. Ich habe dann auch nicht viel dran rumgemacht. Ja. Ich dachte, mache ich es noch weiter kaputt. Habe dann angerufen, so, ja, ich stecke hier fest. Was mache ich denn jetzt? Ja, haben Sie mal probiert zu rütteln? Habe ich gerüttelt. Ja. Nö, passiert nichts. Und irgendwie alle andere Knöpfe drücken. Also die haben dann so ein Standardprogramm. Nee, da passiert nichts. Und dann, ja, okay, wir schicken jemanden. Und halten Sie durch. Also so ein bisschen beruhigend schon. Ja. Also Alter, ich habe eine Kiste Bier, lasst euch Zeit. Aber was ist, wenn du pinkeln musst? Ja, das haben die dann auch gesagt. Wenn Sie, da ist so ein kleiner Schlüssel, da müssen Sie eine Scheibe einschlagen, dann kommt ein Urinal aus der Wand. Wirklich? Ach Quatsch, du erzählst doch Scheiße. Urinale sind da grundsätzlich eingebaut für den Fall. Du, weil das ist den Deutschen ganz wichtig. Du willst mich doch verarschen. Es ist immer ein Urinal in jedem Aufzug, in jedem deutschen Aufzug eingebaut. Du willst mich verarschen. Es ist ein Urinal drin. Wirklich? Ja. Du verarschst mich doch jetzt. Ja, ich verarsche dich jetzt. Ja. Nee, aber die haben dann gesagt, ja, wir schicken jemanden und dann, wenn was ist, soll ich nochmal anrufen. Habe ich gesagt, hier über das Aufzugtelefon oder, ja, einfach nochmal drücken. Dann rufen wir nochmal an. Und dann habe ich es ja noch mal probiert, dann habe ich die Tür aufgeschoben, gekriegt und kommt raus und dann war alles gut. So. Ja, aber hast du dann nochmal Bescheid gesagt, ich bin jetzt raus? Ja, dann habe ich nochmal angerufen, so, ich bin jetzt raus. Und die waren irgendwie auch ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich hatte bei denen ist, glaube ich, wenig schon los. Ja, und auch so einen kleinen Crush vielleicht schon in deine Stimme. Wahrscheinlich, Diese Not verbindet ja auch so. Ja, vor allem war es dann jemand anders. Also erst war es ein Mann und dann eine Frau. Also es waren auf jeden Fall zwei unterschiedliche Personen. Und er hatte wahrscheinlich schon einen Crush an dich und dann... Ja, genau. Dann, ich bin jetzt raus und dann so... Ach nee, weil erst habe ich mit einer Frau telefoniert und dann mit dem Mann. Dann hatte sie einen Crush an dich. Ja, ist ja auch egal. Ja. Du ziehst alle Geschlechter an. Die Geschlechter sind auch egal. Ja. Hauptsache Hodensack. Das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Schlusswort. Weißt du, was das Deprimierendste an dieser ganzen Geschichte ist? Es war ein Kasten alkoholfreies Bier, den ich dabei hatte. Jetzt wird die Geschichte schlagartig auch noch... Das ist auch noch richtig scheiße, ja. Aber, das aber ich dachte, was ist das für eine beschissene Ironie des Schicksals? Ich bleibe in einem Aufzug stecken, scheiße. Ich habe eine Kiste Bier, geil. Kiste Bier ist alkoholfrei, scheiße. Ja. Und da sieht man wirklich euer coolster Podcast... aus dem Stuttgarter Kessel die uncoolsten Typen der verabschiedet Welt, ja. sich und wir versprechen, weil wir unseren Monatsrhythmus jetzt gut gehalten haben, ich glaube, PT ist eh im Juni relativ locker drauf, da wir euch noch eine Folge servieren vor den großen Sommerferien. Vor der großen Pause gibt es noch eine Folge, Kids. Wir machen große Pausen? Nee, wir machen keine großen Pausen. Ja. Und toi toi toi, frohes Weitergebären. Genau. Raus mit dieser dicken Rübe. Wir vertrauen Bauch. Auf die Schwerkraft. Das war für mich eine ganz neue Situation, während einer Geburt zu reden. Ja. Ja. Wir waschen uns jetzt die Hände. Und das ist ja schon immer ein wünschen Sauhaufen, euch eine gute Woche, weil der Podcast kommt am Sonntag und den pumpt ihr wahrscheinlich sofort Sonntagabend weg, wie ein schönes, kühles, alkoholfreies Bier in Peters Aufzug. Genau. Ja, Fahrstuhl. Egal. Ja, das war ja nicht mal kalt, das Bier fällt mir gerade ein. Ja. Naja. Alles klar, danke. Ja. Tschüss. Bleibt geschmeidig. Ja.